Gitarre Anton. Achso, die anderen kennt ihr ja schon alle, oder? Nee. Nein. Jürgen am Bass. Knut am Tenorsaxophon. Daniel an der Trompete. Die Quoten-Sonja, Frau Flöte, meine ich. Peter am Alm, anderen. Und Mario an Cajon und Didgeridoo. Und jetzt spielt Stollenberg. Ja, und ich gehe jetzt mal hören, wie sich da draußen anhört. Ich spiele jetzt mal runter.